Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Seit Mittwoch sind sie eröffnet, die 74. Filmfestspiele von Venedig. Und das älteste Filmfestival der Welt setzt dieses Mal auf ganz große Namen aus Hollywood. George Clooney, Darren Aronofsky, Jane Fonda, Robert Redford oder Alexander Payne. Sie alle sind zu Besuch am Lido mit ihren neuesten Filmen im Gepäck. Und wie der Inhalt dieses Gepäcks ankommt, das wissen Anke Lewicke und Patrick Wilinski. Sie sind nämlich in Venedig. Hallo, ihr zwei. Buongiorno. Hallo, hallo. Buongiorno. Ja, ein Blick auf meine Wetter-App bestätigt leider das Klischee von Venedig. 24 Grad und Sonne in den nächsten Tagen. Wie ergeht es euch? Ja, in den nächsten Tagen. Aber eigentlich ist das Accessoire hier der letzten zwei Tage der Regenschirm gewesen. Den sieht man auch schon in dem Festival-Trailer, der vor dem Film gezeigt wird, weil dort kleine Momente aus der Filmgeschichte gezeigt werden. Unter anderem eben Singing in the Rain. Und Singing in the Rain war ja Ankes Lieblingsmotto gestern zum Beispiel. Ja, das ist wirklich lustig. Also du musst dir das so vorstellen, man geht vor dem letzten Film eben nochmal Kaffee trinken unten am Strand. Und dann fing es an, wirklich im Strömen zu regnen. Und dann standen da 20 Leute und haben sich gedacht, der Film fängt an, wir müssen jetzt losrennen. Dann sind wir ins Kino gerannt und waren dann pitchnass. Und dann ja, haben wir uns angeschaut, mussten erstmal die Strümpfe ausziehen, haben wir so die Vordersitze umfunktioniert zum Wäschetrockner. Und dann habe ich nach links und nach rechts geschaut zu den Kolleginnen, haben wir es alle gemeinschaftlich beschlossen, ja, wir ziehen jetzt auch unsere Hosen aus. Das wäre anders nicht gegangen. Und so kann Kino auch zum Gemeinschaftserlebnis der ganz besonderen Art werden. Okay, wenn man dann noch an die klimatisierten Räume denkt, wünscht man sich genau. Ja, dass ihr jetzt nicht in den nächsten Tagen den fetten Schnupfen kriegt. Aber zum Glück scheint heute wieder die Sonne. Wer wird denn jetzt gerade am Lido bejubelt? Naja, der größte Star eigentlich dieses Festivals, George Clooney, ist da. Sie lieben ihn hier. Er ist unglaublich gefeiert worden, denn heute feiert seinen Spielfilm Suburbicon hier Premiere. Und gerade sitzt er noch bei der Pressekonferenz und redet vor allem über Charlottesville, denn auch sein Film spielt so ein bisschen in den amerikanischen Südstaaten und nimmt das Rassenproblem in Amerika auf. Also diese Pressekonferenz scheint, das sagen uns unsere Spione, die gerade drin sitzen, auch schon sehr politisch zu sein. Suburbicon wurde ja auch von den Coen-Brüdern mitverfasst. Hilft denn das Drehbuch der Coens dem Regisseur Clooney? Anders gefragt, macht es seinen Film gut? Ja, auf alle Fälle ist es wirklich ein Film voller schwarzer Humor, so wie es bei den Coens üblich ist. Und mit dem spielt, was er am besten kann, den Durchschnittsamerikaner. Das Ganze spielt so in den 50er Jahren. Und bei den Coens gehört natürlich zum Durchschnittsamerikaner nicht nur, dass man spießig ist, ein gutes Auto hat und ein schönes kleines Häuschen, sondern man ist natürlich auch unheimlich geldgierig. Und er lebt eben mit seiner Frau, der Schwester seiner Frau und dem kleinen Sohn in diesem Häuschen. Und dann gibt es so einen Versicherungsbetrug, weil er noch mehr richtig Geld haben will. Und dann gibt es die für Coens typische Kettenreaktion. Du kannst es dir vorstellen, das Ganze wird makaber, es gibt immer mehr Leichen. Und das Interessante an dem Film ist eben auch, dass dieser kleine 12-jährige Junge mit in diese amerikanischen Abgründe reingezogen wird, dass er davon wirklich nicht verschont wird. Und es gibt dann auch so eine Szene das mit Toast und man weiß, das Toast ist vergiftet. Und auf einmal hörte ich mich selbst laut im Kino rufen, weil ich wollte, dass derjenige das Toast isst und dann endlich vergiftet wird. Anke ist nämlich auch zur Mörderin in diesem Film geworden. Ist wirklich sehr unterhaltsam. Natürlich hätte man sich's gewünscht, dass die Coens vielleicht die Regie auch geführt hätten. Da ist der Film manchmal so ein bisschen laissez-faire, aber doch sehr unterhaltsam, die ganze Nummer. Anke, du hast was vor allen Dingen auch ganz interessant ist das Thema des Rassismus in dem Film, was sich überhaupt durch diese amerikanischen Filme hier durchzieht, weil die Nachbarn von Matt Damon ist ein schwarzes Ehepaar und die werden eben immer angegriffen. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch diesen Film und das ist eben auch wirklich ein großer Kommentar und da geht es George Clooney auch die ganze Zeit drum, dass eben die Weißen, die ihre Vorstädte von den Schwarzen frei halten wollen und gleichzeitig siehst du aber, dass die Weißen sich selbst, diese weiße Mittelschicht, die frisst sich eigentlich von innen selbst auf. Ja, überhaupt fällt ja auf, dass es an den ersten Tagen im Wettbewerb ein sehr starkes Aufgebot an US-amerikanischen Filmen gab, die aber nicht unbedingt von US-Amerikanern gedreht wurden. Zum Beispiel der Mexikaner Guillermo del Toro, der zeigte sein Fantasy-Märchen The Shape of Water. Worum geht's da? Ja, das ist ein schöner Fantasy-Film, ein Märchen, spielt Anfang der 60er Jahre. Wir lernen eine stumme Frau kennen, eine Außenseiterin, die über einem Kino wohnt und sie putzt nachts in einem Wissenschaftszentrum und da gibt es ein Labor und in diesem Labor wird ein Fischmann gezüchtet und diese beiden Außenseiter verlieben sich ineinander und das ist ein unheimlich, ja, schönes, aber auch böses Märchen, weil auch da geht es dann um Amerika, auch da geht es ständig um Rassismus, weil es gibt die schwarze Putzfrau und man bekommt eben mit, wie sie auch immer diskriminiert wird. Dann hat diese stumme Frau auch noch einen schwulen Freund und das ist dann die schöne Solidargemeinschaft in diesem Film. Das klingt ein bisschen nach dem Muster Die Schöne und das Biest. Ja, genau, das ist es auch, glaube ich. Das wollte er auch machen. Und trotzdem hat Guillermo del Toro gesagt, er als Mexikaner identifiziert sich auch mit dem Wasserwesen. Und ich will mal einen Ton spielen aus der Pressekonferenz, weil er hat auch gesagt, dieser Film ist ein Film über das Anderssein. I'm Mexican and I know what it is to be looked at as the other, no matter what circumstance you're in. And I try to create all the otherness I can is given to the creature. Ja, und da hat man wieder das Motiv, was ich eben schon angesprochen habe, diese Angst in Amerika vor dem Anderen und dass es in den Filmen eben immer Metaphern für dieses Andere, das Fremde gibt und das ist in diesem Film eben dieses wunderbare Fischwesen. Da heißt es auch, es ist ein politisches Fantasy-Märchen. Wie politisch kann es sein? In Pans Labyrinth hat der Toro ja demonstriert, dass es zumindest sehr kraftvoll sein kann. Ja, es ist sehr politisch. Also wenn du eine Geschichte erzählst, die 1962 spielt, das ist der Höhepunkt der Kuba-Krise, da spielt sich auch alles im Hintergrund mit. Diese CIA-Agenten werden unterwandert von russischen Spionen. Also du merkst schon, es ist ein Amerika permanent unter Hochspannung und für Guillermo del Toro ist das nämlich auch ein Amerika von heute. It's a movie set in 1962, but it's a movie about today. When America talks about America being great again, I think they are dreaming of an America that was in gestation in 62. An America that was futuristic, full of promise, full of this and that, but at the same time, there was racism, sexism, classism. There was a lot of the same problems we're facing today, and it's also in 62, I think, that fantasy crystallizes and dies, because when Kennedy is shot, Camelot ends. Ja, also die ganzen Schattenseiten hat es eben auch schon Anfang der 60er Jahre in Amerika gegeben, den Sexismus, den Rassismus. Und ich finde das einfach wunderbar und auch sehr klug und unterhaltsam, wie Del Toro es einfach schafft, ein schönes Märchen zu erzählen, was gleichzeitig böse ist. Im Grunde hat das auch was von Grimm. Also man könnte vielleicht sagen, dass er in die Fußstapfen von den Gebrüder Grimm mit diesem Film getreten ist. Soweit also der Mexikaner Del Toro. Dann gab es noch den Briten Andrew Haig, der ist am Lido mit seinem neuesten Film Lean on Pete, der in den USA spielt. Die Latte hängt ja ziemlich hoch für den Regisseur. Schließlich war ja sein letzter Film 45 Years ein ganz großer Festival-Hit mit Charlotte Rampling und Tom Courtney in den Hauptrollen. Jetzt erzählt Haig eine sehr amerikanische Geschichte. Wie ist ihm das gelungen? Ja, sehr gut. Und das passt eigentlich ganz gut in dem Kontext hier auch rein, weil hier geht es auch um eine Art von Rassismus, aber es ist auch ein Rassismus gegen Weiße, weil es gibt natürlich auch eine weiße Unterschicht in Amerika und daher kommt der 16-jährige Held, der wird ohne Mutter groß, der Vater stirbt dann auch relativ schnell und dieser kleine Junge, der nichts hat, der reist dann durch Amerika und kämpft eigentlich um sein Recht auf Bildung, ums Überleben und hat auch ein Pferd dabei. Da gibt es dann noch so ein Zitat aus dem Western und das Ganze ist eigentlich so die umgekehrte Amerikaner-Erzählung. And I personally found the story very interesting in an American context. Usually American stories are about hitting the road and looking for freedom, traveling west to find freedom. And here was a story about a kid with very little that was traveling east in the end and looking for stability in a home. And I think we all thought that was an interesting way to look at this story. Also das war die Hauptidee, dass der Westen die große Illusion schon verloren hat und dass man eben in die andere Richtung reisen muss und dort versuchen, sein Glück zu finden. Dieser Film hat uns vor allem auch begeistert, weil er einen jungen Darsteller hat, Jahrgang 1999, wow. Christian Plummer, auch nicht der Sohn von berühmten Schauspielern oder so weiter, der trägt diesen Film, er ist in jeder Szene zu sehen, er kann sich jetzt schon den Anzug für die Verleihung hier mitnehmen, denn er kriegt bestimmt den Nachwuchspreis, den Mastroianni-Preis. Unfassbar, wie dieser Junge dieses Drama, dieses sehr emotionale Drama trägt und auch spielt. Vielen Dank fürs Erste, Patrick Lewinsky und Anke Lewicke. Gleich reden wir über das Kino jenseits der USA. Sie hören Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Und ich bin weiterhin verbunden mit Anke Lewicke und Patrick Lewinsky in Venedig. Es geht um die bisherigen Highlights des Wettbewerbs. Und mit Spannung erwartet worden war ja auch der erste lange Dokumentarfilm des chinesischen Künstlers Ai Weiwei. Human Flow heißt der Film, der uns die weltweite Migrationsbewegung in neuen, ungewöhnlichen Bildern präsentieren soll. Das war die Ankündigung. Anke und Patrick, ein Erfolg? Naja, also er wurde zumindest sehr kontrovers diskutiert und er hat uns dann doch auch lange beschäftigt. Aber ich kann nur sagen, dass ich am Anfang nicht gedacht habe, dass ich in einem Film von Ai Weiwei sitze, der sich ja als politischer Künstler versteht und dessen Sachen ja auch immer wirklich eine künstlerische Umsetzung hatten. Und hier hatte ich das Gefühl, ja, man kommt in die ganzen Flüchtlingslager auf Lesbos, auf Mazedonien, im Libanon und so weiter. Aber das sind alles Bilder, die du schon von den Nachrichten oder vom Auslandsjournal kennst. Dann gibt es noch mal so kurze Statements von UNICEF-Mitarbeitern oder anderen Hilfsorganisationen. Und da war ich dann so ein bisschen ratlos. Warum dokumentiert eigentlich Ai Weiwei hier nur? Also warum setzt er es nicht noch mal anders um? Aber dadurch, dass das so eine Aneinanderreihung war, hat das dann doch eine gewisse Qualität entwickelt, weil man wurde so mit Fakten und Zahlen bombardiert. Und wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, fühlt man ja ohnehin eine Unmacht. Und durch diese Aneinanderreihung 140 Minuten lang wurde diese Unmacht vielleicht noch mal größer. Also so ist es mir ergangen. Ja, und trotzdem ist es problematisch, wenn man dann Leute interviewt, dann merkt man, er ist kein Journalist und dann hast du Talking Heads von der jordanischen Prinzessin, von irgendwelchen UNO-Gesandten und die Leute können einfach ihre PR-Texte absondern. Da gibt es kein kritisches Hinterfragen. In dem Moment, wo man den Journalisten in sich anschaltet, geht das eigentlich gar nicht, was man da auf der Leinwand gesehen hat. Das, was ihr so erzählt, da muss ich gleich so ein bisschen denken an den Berlinale-Gewinner Fuoco Amare, Seefeuer von Gianfranco Rossi. Schon damals haben wir ja ganz viel darüber diskutiert, wie das Kino diese Flüchtlingsbewegung zeigen kann bzw. soll. Also scheitert auch Ai Weiwei an dieser Herausforderung? Ja, also der Konzeptkünstler Ai Weiwei, finde ich, findet kein Konzept für das, was er erzählen will. Ich fand es, vielleicht ist es anmaßend zu sagen, er soll uns eine Lösung präsentieren, weil damit hätte er natürlich längst schon ein ganz großes Problem gelöst. Aber danach wurde er zum Beispiel hier in Venedig gefragt, wie würden Sie denn diese Krise lösen? Und daraufhin sagte Ai Weiwei Folgendes. It's not really about refugees, but it's about all of us. Then the solution, I think, can easily come out. But it takes individual to act, to be involved, to push the politicians, to create a right discussion. Na, also wir sind die Lösung, wir können die Diskussion provozieren, die Politiker dazu ermuntern, weiterzumachen. Das sind schon ganz große Plattitüden und in diesen Plattitüden bleibt auch dieser Film letztendlich stecken. Und da war Fuoco Amare schon wesentlich mutiger, selbst auch formal interessanter als dieser Film. Ein anderer Schwerpunkt im Wettbewerb in Venedig scheint auch das Kino aus dem Nahen Osten zu sein, also gar nicht so weit entfernt von Ai Weiweis Bilderreise. Ein Film, der bei den internationalen Kritikern gut wegkam, ist der libanesische Film The Insult, also die Beleidigung. Wer beleidigt denn hier wen? Naja, es beleidigt zunächst ein libanesischer Christ, einen libanesischen Palästinenser. Also der Palästinenser ist Aufseher bei Bauarbeiten im christlichen Viertel im Libanon und dann fällt da Wasser hin und dann ein Wort jagt das andere und dann fällt die Beleidigung. Die ist ganz konkret benannt, dass der Christ sagt nämlich zum Palästinenser, ich wünschte, Ariel Sharon hätte euch alle ausgetilgt. Und es ist dieser Begriff, der dann quasi in dem Film zu einem großen Gerichtsdrama inszeniert wird. The Insult ist nämlich ein Gerichtsfilm und wie es nun mal bei so einer Fallanalyse vor Gericht ist, alle, die was sagen, schildern ihre Geschichte und du kriegst das ganze Chaos im Libanon als Pulver fast gescheitert, weil alle fangen sich an anzubrüllen, das ist auch sehr maskulin aufgeladen und das Interessante ist, dass der Regisseur Ziad Doueri dieses Drehbuch gemeinsam mit seiner Mutter verfasst hat, um zu versuchen, alle möglichen Perspektiven aufzunehmen und er hat hier gesagt, wenn es darum geht, warum er diesen Film in dieser Form machen wollte, dann war es ihm ein ganz großes Bedürfnis. Listen, in Lebanon, small things can develop into big things very quickly, because it's an explosive society in a good way and in a bad way. I grew up during the bad way, when it was very, very difficult to contain a very small spark. But at the same time, I just need to tell you something. Maybe we should make this debate a bit less intellectual and make it more personal, because that story is a lot more personal than trying to send a message. Und genau das macht dieser Film eben letztlich auch als Gerichtsdrama, persönliche Geschichten zu erzählen. Und man bekommt einfach ein Gespür davon, wie Biografien dort eben politisch aufgeladen sind, mit welcher Geschichte sie verbunden sind, mit welchen Verlusten, mit welchen Kriegen. Und ich fand das ganz interessant, dass dieser Film am selben Tag lief wie der von Ai Weiwei, weil es geht ja auch immer um Bilderpolitik auf einem Festival. Und hier hat man eben das Gefühl, ah, Libanon, da hat man so viele Nachrichtenbilder im Kopf vom Bürgerkrieg und alles immer aufgeladen. Und auf einmal kriegst du hier die Geschichten hinter den Schlagzeilen erzählt. Das war eigentlich ganz klug vom Festival programmiert. Der zweite Film aus dem Nahen Osten, der im Wettbewerb läuft, heißt Foxtrot und wurde vom israelischen Regisseur Samuel Maus gedreht. Der hat vor ein paar Jahren das Festival gewonnen mit seinem Antikriegsdrama Lebanon. Ist er dieses Mal auch ein ernstzunehmender Löwenfavorit? Ja, also auf alle Fälle war die Stimmung im Saal, es gab sehr, sehr viel Applaus, aber bin doch relativ verhalten. Also dieser Regisseur hat immer einen sehr absurden Angang. Damals ging es ja um einen Panzer im Libanonkrieg, der dann den Funkkontakt verloren hat, der alleine durchs Feindesgebiet gefahren ist. Und hier sind es so verschiedene Varianten, auch einfach Israel als Land zu zeigen, das immer im Krieg ist. Es geht um einen Sohn, der gestorben ist. Die Eltern bekommen das mitgeteilt. Dann kriegst du schon mit, wie das alles so einfach mechanisch aufgearbeitet wird, wie dann eben die Armee dahin kommt, die Beerdigung macht. Und dann ist der Sohn aber doch nicht gestorben. Dann bist du mit dem Sohn auf einmal mitten in der Wüste, wo er was kontrollieren muss. Und dieser Film hat so viele verschiedene Varianten, Israel als wirklich Land auf dem Pulverfass darzustellen, eben als Tanz, diese Metapher Foxtrot, dann wieder als Zeichentrickfilm, dann wieder als schrille Komödie und. Und das ist dann einfach ein Overkill. Der Film findet dann doch nicht seine Tonlage, sondern dieser Regisseur beweist nur eigentlich alles, was er drauf hat. Anke Lewicker und Patrick Wilinski mit den ersten Eindrücken aus Venedig. Vielen Dank euch beiden. Bitte. Grüß nach Venedig. Und in den kommenden Tagen werden Sie die beiden auch noch immer wieder hören, hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur. Und in der nächsten Woche dann gibt es Vollbild, das Filmmagazin, live aus Venedig. Dann mit den ersten Löwen-Favoriten-Diskussionen, da weiß man dann schon mehr. Vielen Dank erstmal.